ferne Lande sehen, fällt der Abschied uns nicht schwer. Leuchtet die Sonne, ziehen die Wolken, klingen die Lieder weit übers Meer. Sonnenschein ist unsere Wonne, erlacht am lichten Tag. Doch es geht auch ohne Sonne, wenn sie mal nicht scheinen mag. Da sind die Stürme, brausen die Wellen, singen wir mit dem Sturm unser Lied. Bald sind wir dem Ziel genaht.